Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Johns Musikpodcast. John, das bin ich, und hier rede ich über Musik und alles, was im weitesten damit zu tun hat. Und für diese Ausgabe habe ich mir überlegt, da vor 3 Tagen, wir haben heute den 15.01., vor 3 Tagen hier in Deutschland nun endlich auch der Film La La Land erschienen ist, dass ich diese Episode über Musikfilme spreche. Zumindest ein paar davon. 3 sollen es eigentlich sein. La La Land, Whiplash, Once. Mal gucken, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und zu La La Land kann ich so viel sagen. Mir ist der Hype eigentlich schon wieder fast zu groß. Das war ja schon, bevor er hier in Deutschland angelaufen ist. Ich habe selten für einen Film so viel Werbung wahrgenommen auf Plakatwänden, in der U-Bahn, auf den Monitoren. Die Golden Globes haben das Ganze natürlich auch noch befeuert, dadurch, dass La La Land gleich 7 Auszeichnungen gewonnen hat. Und da ich gleichzeitig mit ein paar anderen Leuten auch noch einen Filmblog, filmexe.com, betreue, sind Filme natürlich für uns auch immer gegenwärtig. Und man kommt nicht um diesen Film herum. Dennoch habe ich mir gedacht, ich spreche drüber schließlich. Ehrt der Film die Musik, und das gefällt mir im Grunde schon immer sehr gut. Ich war, als ich den Film gesehen habe, das ist gut einen Monat her, in der Pressevorführung, war ich mir nicht sicher, was ich zu erwarten hätte, weil ich normalerweise kein großer Fan von Musicals bin. So viele habe ich auch noch gar nicht gesehen, aber die ich gesehen habe, haben mir weniger zugesagt. Deswegen, ja, Erwartungshaltung war doch recht niedrig, und die ersten 10 Minuten des Films haben mir auch erstmal suggeriert, dass ich wohl mit dem Rest des Films mäßig viel Spaß haben werde. Zumindest wirkte das am Anfang so, weil der Film beginnt mit einer, naja, doch recht klassischen Musical-Szene, spielt auf einem Highway, und nach einer kurzen Eröffnungsszene strömen alle Autofahrer aus ihren Autos heraus und tanzen, und es ist bunt und sie singen, und es fügt sich nicht nahtlos in die Handlung ein, wie ich es gehofft hatte, dass es in dem Film der Fall wäre. Deswegen habe ich gedacht, naja, okay, also klassisch Musical, übertrieben, farbenfroh und so weiter. Bisschen kitschig vielleicht. Zum Glück war dem nicht so. Also von diesem und vielleicht noch dem nächsten Song abgesehen, haben sich die Lieder alle sehr gut inhaltlich eingefügt in den Film. Also ich kann jedem, der kein Musical-Fan ist, auch nur empfehlen, sich den Film anzuschauen, weil man kann vielleicht mehr als eine Hommage an sowohl an die Musik, teilweise auch an die Jazzmusik, als auch an die Schauspielkunst verstehen. Der Film ist vom Regisseur Damien Chazelle, der zusammen mit dem Komponisten Justin Hurwitz auch schon Whiplash gemacht hat. Whiplash, ein anderer Film, auf den ich noch näher zu sprechen kommen wollte, aus dem Jahr 2014, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Und die beiden haben sich gedacht, sie wollen das Musical wieder ein bisschen beleben oder zurückholen in unsere Zeit. Und deswegen wird es auch oft aufgebrochen, diese sehr romantische oder bekannte Art und Weise, mit Musical oder Musical-Szenen umzugehen. Also es ist oft überladen und schön anzusehen, aber hier und da wird das Ganze dann doch handlungstechnisch wieder unterbrochen. Und die Kompositionen sind auch gemischt, also viele sind minimalistisch gehalten, nur Klavier mit Gesang, aber wirklich schöne Melodien, eingängige Melodien. Einer der wahrscheinlich eingängigsten Songs ist City of Stars, kann ich nur empfehlen, dass man sich den mal anschaut. Den gibt es in mehreren Variationen in dem Film. Die einfachste und erste, meine ich, die vorkommt, ist spartanisch, also nur ein bisschen von Klavier begleitet, und Ryan Gosling singt dazu. Nochmal ganz kurz zum Film. Es geht um eine Schauspielerin oder eine Frau, die gerne Schauspielerin sein würde, gespielt von Emma Stone. Sie versucht in L.A. ihr Glück zu finden und ihrer Passion nachzugehen und kommt von Casting zu Casting, die aber alles andere als erfolgreich verlaufen, weil sich niemand für sie interessiert und sie alles gibt und aber keine Anerkennung dafür erntet. Und der andere Hauptcharakter ist Sebastian in dem Film, gespielt von Ryan Gosling, der als Jazzmusiker eigentlich seine Musik machen möchte und die Legenden von früher ehren möchte, am liebsten in einem eigenen Jazzclub oder wenn nicht das, dann zumindest dort, wo er spielt, die Musik spielen können, die er gerne mag, ist aber mehr oder weniger dazu verdonnert, in einem Restaurant profanes Zeug zu spielen, sehr einfache, billige Weihnachtslieder, und ist nicht glücklich mit dem, was er macht. Genau, möchte aber auch sich gleichzeitig nicht zu sehr moderneren Strömungen der Musik hingeben, weil er der Auffassung ist, man müsste die Tradition auch der Jazzmusik bewahren und ehren, und ist in einem inneren Konflikt, genauso wie, ich glaube, Mia heißt sie im Film, zwischen der Leidenschaft und dem, was sie gerne machen würden, und der Realität und wie sich das in Einklang bringen lässt. Und Damien Chazelle, der Regisseur, hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, ein Musical zu machen, hat das auch mehr oder weniger schon gemacht, und zwar sein Debütfilm und Abschlussfilm von der Harvard University in 2009, meine ich. Habe ich den Namen? Irgendwo habe ich auch den Namen. Den habe ich aber nicht gesehen. Und ist halt dieses Unterfangen angegangen. La La Land. Ich blättere hier nebenbei ein bisschen, weil ich habe mir ein paar Notizen gemacht über die Entstehung. Und hier und da muss ich dann doch mal nochmal nachschauen, um mir so ein bisschen so eine gedankliche Stütze zu schaffen. Und hier habe ich auch eine schöne Aussage von Chazelle selbst. Nein, über Chazelle. Genau. Von Justin Hurwitz, der Komponist. Und zwar hat er gesagt über Damien: Damien und ich waren beflügelt davon, nicht nur ein Musical zu schaffen, sondern eines, das von der Liebe und den Träumen im heutigen L.A. handelt. Musicals sind immer überhöht, was wir natürlich sehr gern mögen, aber innerhalb dieser künstlichen Welt sollte es eine wahrhaftige, glaubwürdige Geschichte aus der Gegenwart sein. Das ist genau das, was eigentlich auch hinterher hängen geblieben ist, dass sie es wirklich geschafft haben, schön das zu verknüpfen, also eine gute Handlung auch in diesen Film zu packen. Also dadurch stimmt alles. Der Soundtrack stimmt, es ein optisch schöner Film, musikalisch schöner Film, und die Geschichte passt auch noch. Und das sind dann schon mal drei Säulen, auf die sich der Film stützen kann, weshalb er vermutlich auch bei den Oscars einiges abräumen wird. Genau, so. Schauen wir nochmal. Das habe ich schon gesagt, genau. Ja. Was auch noch sehr spannend bei der Geschichte ist, dass Ryan Gosling ja für diese Rolle engagiert worden ist. Er hat meiner Meinung nach, wenn ich richtig informiert bin, dafür die Rolle bei Die Schöne und das Biest abgesagt, um der Rolle in La La Land nachkommen zu können, weil laut Goslings Aussagen er auch schon immer ein bisschen davon geträumt hatte, in einem Musicalfilm mitzuspielen, und die Art und Weise, wie das hier verknüpft werden sollte, fand er sehr ansprechend, und für ihn war es auch eine wunderbare Chance, Klavier spielen zu lernen. Wollte er angeblich nämlich auch schon immer, und wann hat man schon mal die Möglichkeit, so viel Zeit, Vorbereitungszeit in etwas zu stecken, was einem auch noch Spaß macht, und es führt dann auch noch zu so etwas Großartigem. Deswegen hat er 3 Monate lang ohne Ende jeden Tag stundenlang Klavier geübt und gespielt. Und das hört man auch. Also sie haben im gesamten Film so gut wie fast gar nicht dubbeln müssen, Ryan Gosling, beziehungsweise seine Hände. Also das meiste spielt er tatsächlich auch selbst und hat diese Songs dafür natürlich rauf und runter gespielt, meinte aber trotzdem, so eingängig sie auch sind, dass sie ihm nicht auf die Nerven gegangen sind. Und Justin Hurwitz, der Komponist, hat auch über Gosling gesagt, hier, er stürzte sich mit Haut und Haaren in die Vorbereitung, nahm monatelang Klavierunterricht und trainierte unermüdlich klassische Dance-Moves mit einem modernen Touch. Genau. Wie Ryan Gosling das Piano meistert, ist fast schon absurd großartig. Ich kann es immer noch nicht fassen. Sein unerschöpfliches Engagement am Klavier, von seiner Darstellung, dem Gesang und dem Tanz ganz zu schweigen, war spektakulär. Ryans Ehrgeiz und was er damit alles erreicht hat, war für mich eine der größten Überraschungen während der Arbeit an La La Land. Und der Musikproduzent Marius De Vries hat, ja gut, hat das bestätigt, nicht so wichtig. Und Damien Chazelle hat dann nochmal genau, was ich schon gesagt habe, dass nichts gedoubelt wurde, hinzugefügt. Ja, und John Legend, ein weiterer Protagonist in diesem Film, selber Musiker, der auf eine gewisse Art und Weise sich selber verkörpert in diesem Film und einen gewissen Gegenpart zu Sebastian darstellt, weil er versucht, auch die Jazzmusik bzw. alte und traditionelle Musik mit modernem zu verbinden und eine heutzutage noch salonfähigere oder mainstreamigere Art und Weise zu finden, diese zu präsentieren. Also viel poppiger und er versucht Sebastian davon zu überzeugen, dass das die richtige Philosophie wäre, weil was Sebastian machen würde, wäre auch nicht im Sinne der Jazzmusiker von früher, die er verehrt, weil was sie damals gemacht haben, war für ihre Zeit auch neu. Und wenn er jetzt nur das wiederkäuen würde, was die Musiker von früher gemacht haben, dann, naja, wäre es altbacken und nicht innovativ. Und Sebastian im Film geht an einer bestimmten Stelle dann auch darauf ein und John Legend, der im Film nicht John Legend heißt, ich weiß nicht, wie er da heißt, gewinnt ihn auch für seine Band. Und Sebastian spielt halt nicht mehr die klassische Jazzmusik, die ihm so gut gefällt, aber hat halt viele Auftritte und verdient gut Geld. Und John Legend, selbst auch sehr guter Pianist, hat auch noch zu Gosling gesagt, dass er eifersüchtig, schon beinahe eifersüchtig war, wie dessen Fortschritte beim Klavierspielen waren. Hat gesagt, ich sah ihm zu und dachte, wow, er ist verdammt gut. Dabei hat er erst vor wenigen Monaten angefangen zu spielen, wirklich beeindruckend. Ja, und das finde ich auch faszinierend und kaum vorstellbar, wie man in wenigen Wochen oder Monaten wirklich ein so hohes Level auch erreichen kann. Andererseits ja auch wieder verständlich. Ich meine, wenn man stundenlang täglich nichts anderes tut, zum Beispiel als Klavier spielen, schafft man es wahrscheinlich innerhalb von 3 Monaten besser zu spielen, als wenn man 5 Jahre oder 3 Jahre, sagen wir mal 3 Monate und 3 Jahre, nur jede Woche einmal Klavier spielt, weil es einem nicht keinen Spaß macht oder man auch nicht das spielt, was man gerne spielen würde. Natürlich muss man dafür die Zeit und die Möglichkeit haben. Das hatte Ryan Gosling in dem Fall. Wahrscheinlich sehr gute Lehrer und hat es auch stundenlang gespielt und auch die Stücke, die er dann im Film gespielt hat, rauf und runter. Aber trotzdem finde ich es wirklich beeindruckend. Und ja, auch nochmal hervorzuheben, wenn man sich diesen Film anschaut, wie viel Leidenschaft da auch reingeflossen ist musikalisch und wie sich die verschiedenen Schauspieler da auch hintergeklemmt haben. Genau. Dann, um nochmal John Legend zu zitieren, der sich gefreut hat, etwas völlig Neues auszuprobieren, der nämlich vorher auch noch nie geschauspielert hat. Der hat noch gesagt, die Rolle macht es mir relativ einfach, weil sie so nah an mir dran ist. Schließlich verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit Musik. Es war verlockend, einen Musiker in einem Film zu spielen, der von einem so talentierten Regisseur inszeniert wird und diese grandiosen Co-Stars hat. Abschließend nochmal. Zu den Songs, die daran vorkommen, die sind, wie gesagt, überwiegend, wenn nicht vielleicht sogar komplett, komponiert von Justin Hurwitz. Und der hat für den Film um die 200 verschiedenen kleinen Klavierkompositionen immer an seinen Freund und Regisseur Damien Chazelle rübergeschickt und den aussortieren lassen, was ihm gefällt, bis es dann ungefähr runtergedampft war auf 20 verschiedene Kompositionen. Erstmal immer noch relativ einfach gehalten mit Klavier, Melodien und so weiter. Und diese Kompositionen mussten sie dann natürlich noch irgendwie mit Texten ausstatten. Und dafür haben sie sich die beiden Theaterkomponisten, ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus, Bendige Pajek und Justin Paul geschnappt, mit denen sie sich in L.A. getroffen haben. Einfach und über einem Stück Pizza das Projekt besprochen haben und was sie sich so vorstellen. Und die haben dann auf Grundlage der Melodien, die sie haben und was schon vom Drehbuch bestand, die Songs geschrieben, was auch halt dazu beigetragen hat, dass sie sich dann am Ende so nahtlos in die Handlung einfügen. Und die beiden haben auch noch gesagt, um nochmal die beiden Komponisten bzw. die beiden Texter zu zitieren, eine weitere Herausforderung war es, Sebastians und Mias Persönlichkeit in den Songs zum Klingen zu bringen. Sebastian ist eher unkonventionell und gehört zur Gegenkultur. Die Arbeit war also fröhlicher. Mia ist hingegen sehr ernst, sagt Paul. Sobald Gosling und Stone gecastet waren, waren die Texte noch inspirierter. Emma und Ryan haben so viel Charme, Tiefe und die Chemie zwischen ihnen stimmt einfach. Dem wollten wir gerecht werden. Ja. Und das hat gut geklappt, will ich meinen. Und um diesen Film dann auch abzuschließen, spiele ich nochmal ein paar kurze Takte, wirklich nur 15 Takte aus einem der Stücke an. Halt eins von denen, die sich am ehesten so mit Klavier und Gitarre umsetzen können. Und zwar City of Stars. City of Stars kommt in mehreren Variationen in dem Film vor. Einmal nur von Ryan Gosling gesungen, ein bisschen mit Klavier begleitet und später nochmal gesungen von Ryan Gosling und Emma Stone. Und abschließend noch, bevor ich das einspiele, Songs, die ich empfehlen kann, mal reinzuhören. Also der gesamte Soundtrack ist großartig, wenn man an den ganzen Soundtrack rankommt. Umso besser. Ansonsten, man findet den auch auf Spotify und die großen Titel garantiert auch auf YouTube. Vielleicht verlinke ich die dann auch im entsprechenden Beitrag zu diesem Podcast. Ansonsten unbedingt mal anhören Mia's and Sebastian's Theme. Das ist auch überwiegend Klavier oder sogar nur Klavier. Engagement Party heißt ein anderer Song. Dann Start a Fire. Start a Fire kann man sich mal anhören. Das ist die Komposition, die zu größtem Teil von John Legend stammt, wo er versucht hat, diese so ein paar Jazz-Elemente mit modernerem Popsong zu vermischen. Und ist aber trotzdem ein ziemlich gutes Lied bei rumgekommen, finde ich. Dann gibt es noch den Song Audition, den Emma Stone singt. Auch sehr schön, schöne Geschichte, die da drin erzählt wird. Another Day of Sun ist einer der Musical-typischsten Titel, also am wenigsten meins vielleicht, obwohl er auch trotzdem eine starke Melodie hat und eingängig ist. Damit wird der ganze Film auch eröffnet. Und somit am jazzigsten, kann man das sagen? Ja. Klingt der Song Herman's Habit. Also, da vielleicht auch nochmal reinhören. Und jetzt einen kleinen, ganz kleinen Auszug aus City of Stars. City of stars, are you shining? just for me. City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or just one dream that I cannot make true? So, der nächste Film, zu dem ich kommen will, zu dem ich aber gar nicht so viel sagen will, ist Whiplash. Und Whiplash habe ich mir mit aufgeschrieben, weil, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es einer meiner Lieblingsfilme überhaupt ist. Ich habe selten einen Film gesehen, der so dramatisch ist, so schweißtreibend für den Zuschauer, sowohl für den Protagonisten als auch für den Zuschauer und einen nervlich so sehr an den Rand bringt. Für jeden, der Situationen kennt, wo er auf einer Bühne performen muss oder von einem Musiklehrer oder irgendwem getriezt wird, noch mehr zu geben oder angebrüllt wird, ist das wahrscheinlich noch eindringlicher, der Film, oder noch fesselnder. In dem Film, für alle, die ihn nicht gesehen haben, und ich werde jetzt hier auch nicht groß spoilern, keine Sorge, geht es um einen Schlagzeuger, beziehungsweise einen Jungen, der Schlagzeuger oder einer der besten Schlagzeuger überhaupt werden will und anfängt Musik, beziehungsweise Musik am Musikkonservatorium zu studieren und will dort unbedingt in die Band von einem gefürchteten Professor und Bandleader, der zwar gefürchtet ist, aber gleichzeitig auch Größen der Musik hervorbringt, oder zumindest das möchte, wo nur die Besten der Besten spielen dürfen. Und trotzdem dieser Lehrer seine Schüler aufs Übelste beleidigt und angeht und seelisch schon beinahe foltert, so tut er das doch angeblich nur, um das Beste und alles aus seinen Schülern herauszuholen. Und der Hauptcharakter, Miles Teller, ich weiß gar nicht, wie er im Film heißt, ich glaube fast auch Miles, bin mir nicht sicher, lässt sich halt darauf ein und gibt auch wirklich alles. Und was auch wieder interessant war, um hier eine kleine Parallele zu City of Stars zu ziehen, auch Miles Teller hat das meiste, was man zumindest angeblich sieht und hört, am Schlagzeug selber gespielt. Miles Teller, der Darsteller, spielt seit er 15 ist Schlagzeug und hat für diesen Film dann nochmal das Training intensiviert und 3 Tage die Woche 4 Stunden lang Schlagzeug geprobt, auch wie besessen. Laut einem der Produzenten, glaube ich, Tom Cross hat gesagt, Teller habe schätzungsweise 99% der Drums des Schlagzeugspiels selber durchgeführt. Ja, ich kann nicht beurteilen, ob das wohl stimmt oder nicht. Ich kann auch jetzt diesen Schwierigkeitsgrad nur bedingt einschätzen. Das müsste jemand, der Schlagzeug spielt, machen. Aber ich finde es grandios, was er da macht, wie viel auch immer er davon selber gespielt hat, so oder so. Und ich glaube, dass das für viele Leute überhaupt so ein Bewusstsein für das Schlagzeug bedeutet hat oder so eine Bewusstwerdung über das, was man da am Schlagzeug machen kann. Und auch wenn es sehr dramatisiert dargestellt ist, so finde ich es doch auch interessant, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, für alle, die vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation waren, dass sie zum Beispiel in einer Band gespielt haben, wo es ein kann man sagen, Chef gab oder ein Leiter halt dieser Band, der auf eine ähnliche Art und Weise agiert und wo man dann auch Schiss hat, sich zu verspielen, weil man weiß, gut, dann sind halt alle raus, beziehungsweise dann ist die Aufmerksamkeit auf einem und man kriegt vielleicht auch noch ordentlich Ärger. Nicht annähernd habe ich das in so einem Maße natürlich erlebt. Auch wenn ich in der Schule mal eine gewisse Zeit lang in einer Jazz-Kombo gespielt habe, wie gesagt, schulintern, so 9., 10. Klasse. Ich mich aber erinnern kann, dass ich mich immer bewusst sehr lautstärketechnisch zurückgehalten habe am Klavier, weil ich keine Lust hatte, in den Fokus zu geraten. Und auch wenn die Leiterin unserer Combo damals 100-mal gemäßigter war als der Professor in diesem Film, Whiplash, also wirklich um Längen, so hat sie sich doch manchmal ziemliche Gefechte geliefert, vor allem mit dem Schlagzeuger. Und darauf hatte ich auch nie sonderlich Lust. Das heißt, in so einer sehr, sehr, sehr, sehr, sehr abgeschwächten Form konnte ich das halt nachvollziehen oder vielleicht einen neuen Tick mehr, was der Hauptcharakter in diesem Film Whiplash da durchleidet oder auch die anderen in der Band. So oder so, glaube ich, fiebert da jeder, der diesen Film sieht, mit und jeder, mit dem ich gesprochen habe, der diesen Film gesehen hat, erleidet, während er ihn schaut, die ähnlichen Zustände. Interessant fand ich noch als so ein paar kleine Nebenrandinformationen, dass abgesehen von Miles Teller, der den Schlagzeuger spielt und auch selber Schlagzeug spielt, J.K. Simmons, der auch den Oscar für die beste Nebenrolle gewonnen hat und der diesen Professor und Leiter der Band spielt, selber auch seit vielen, vielen Jahren sehr gut Klavier spielt und dass alle Bandmitglieder, die in diesem Film zu sehen sind, keine Schauspieler sind, so gut wie keine Kameraerfahrung haben, sondern auch alles Musiker, professionelle Musiker oder angehende professionelle Musiker waren. Fand ich so als Nebeninfo ganz, ganz interessant. Und dann noch zwei, drei Sachen, die ich auch einfach lustig fand zu erfahren, war, dass in dem Film es zu mehreren Verletzungen kam. Und zwar gibt es eine Szene, wo der Charakter von Miles Teller J.K. Simmons tackelt, also zu Boden wirft. Und der Darsteller hat sich dabei tatsächlich zwei Rippen gebrochen. Fand ich ganz interessant. Und auch sieht man in einigen Szenen, wie das Üben und das Schlagzeugspielen Miles Teller so viel abverlangt, dass seine Hände anfangen zu bluten. Und geblutet haben sie tatsächlich, wenn auch nicht so stark wie in dem Film. Da haben sie es halt noch gesteigert und übertrieben. Aber geblutet haben sie während des Trainings fürs Schlagzeug tatsächlich. Und auch die Ohrfeigen, die J.K. Simmons, Miles Teller in einer der ersten Szenen die Ohrfeigen, die er austeilt an Miles Teller, um ihm den Takt vorzugeben, sind echte Ohrfeigen. Anfangs haben sie unechte gemacht und sind dann aber dazu übergegangen, für die abschließende Aufnahme ihn wirklich zuschlagen zu lassen. Fand ich ganz interessant als Nebenrandinformation. Ja, das soll es zu Whiplash gewesen sein. Unbedingte Filmempfehlung. Wer beide Filme noch nicht gesehen hat, erst Whiplash, dann La La Land, auch wenn sie wieder grundverschieden sind, aber wirklich zwei Meisterwerke von Damien Chazelle. Momentan drei Filme hat er, glaube ich, rausgebracht als Regisseur. Zwei davon habe ich gesehen, zwei davon sind wirklich oberste Güte. Und wenn es in einer halbwegs ähnlichen Quote so weitergeht, dann kann man da, glaube ich, ganz gut was erwarten. Ja, und dann kommen wir auch schon zum dritten Film. Der dritte Film heute ist schon ein bisschen älter, ich glaube so von 2006, also gut 10 Jahre alt. Und zwar Once heißt der Film. Habe ihn schon mehrfach gesehen und da ich ihn schon ein, zwei Mal in Verbindung mit dem Film La La Land gehört habe, weil er hier und da mal jemanden daran erinnert hat, so ganz grob, habe ich gedacht, ja, über den Film spreche ich vielleicht auch noch mal kurz und spreche dann noch mal so meine Empfehlung aus. Ganz kurz umrissen, worum es in dem Film geht. Es geht um einen Straßenmusiker, einen Folkmusiker in Ah, spielt es in Irland? Bin mir gar nicht sicher. Der Musiker und Darsteller ist auf jeden Fall Ire, Glenn Hansard. Und genau, der verdient ein paar Pfund oder Dollar. Also spielt entweder in England oder in Irland als Straßenmusiker und macht seine eigene Musik, schreibt seine eigenen Lieder und trifft auf die Pianistin, ich weiß nicht mehr, wie sie im Film heißt, die Darstellerin heißt Marketa Iglova, glaube ich, ihr so ähnlich. Ich schaue nach, Marketa Irglova, ja, ist richtig. Auf die trifft er. Und sie teilt die Liebe zur Musik und schreibt auch Lieder. Und genau, gemeinsam nehmen sie die dann auch auf und investieren das Geld, um sie in einem Tonstudio über ein Wochenende lang professionell einzuspielen und aufzunehmen. Und da sind so wirklich wunderschöne Kompositionen dabei. Und das Ganze wirkt so echt, weil es in gewisser Weise echt ist. Die beiden Darsteller haben ein Jahr vorher oder im gleichen Jahr ein Album auch gemeinsam aufgenommen. Das heißt The Swell Seasons und einige Titel aus diesem Album sind auch eins zu eins im Film übernommen. Und danach kam dann noch ein Album, also der Soundtrack zu dem Film, wo dann die restlichen auch verarbeitet wurden. Und man merkt so, dass so viel Herzblut in diesen Liedern drin steckt und dass sie von den Charakteren, die sie spielen, im Film auch wirklich selbst geschrieben wurden. Ja, weil sie auch mit so viel Hingabe gespielt werden, sowohl von Glenn Hansard als auch von Marketa Irglova, dass es wahrscheinlich kaum möglich gewesen wäre, wenn niemand anderes die Songs für sie geschrieben hätte. Und ganz interessant ist, es gibt, wie gesagt, so ein paar Songs, die sind relativ minimalistisch am Klavier. Und dann gibt es andere, die sind mehr gitarrenlastig und Schlagzeug und Rhythmus und immer stärkerer Aufbau. Und da gibt es ein Lied, When Your Mind's Made Of, das sie im Tonstudio dann auch aufnehmen. Eine wirklich schöne Szene findet man, glaube ich, auch auf YouTube. Schaut mal, sucht mal nach When Your Mind's Made Of. Und der am Anfang sehr skeptische Toningenieur bzw. Produzent, der da im Tonstudio sitzt, Techniker, ist erstmal nicht angetan von den fünf Leuten, die er da nicht kennt, die das Tonstudio gemietet haben, beziehungsweise erwartet überhaupt nichts und wird dann aufmerksam, als sie anfangen, dieses Lied zu spielen und er merkt, das könnte wirklich was werden. Und wie dieser Song sich in dieser Szene immer steigert und sich die Musiker gegenseitig so ein bisschen hochpeitschen, ist wirklich grandios umgesetzt. Und dieser Song hat etwas Ungewöhnliches. Ich habe den vor Jahren dann auch mal auf der Gitarre covern wollen und ich habe es einfach nicht richtig hingekriegt, zumindest auch wenn ich parallel zu dem Lied spielen wollte, im Rhythmus zu bleiben. Auch weil ich den Rhythmus nicht richtig durchblicken konnte. Und habe dann gedacht, was ist das für ein Rhythmusschema? Und dann habe ich damals, ich habe jetzt mal an meinen alten E-Mail-Account geschaut, 2012 habe ich dann mal Professor Hartmut Flahr, den ich in der allerersten Podcast-Episode auch schon mal kurz erwähnt habe. Professor Hartmut Flahr ist jeden Freitag auf Radio 1 zu hören und analysiert modernere Popsongs auf ihre verschiedenen Bausteine. Also er seziert sie melodisch, was die Harmonien angeht, den Aufbau. Also wirklich wunderbar, kann ich nur empfehlen. Kann man auch nachhören bei Radio 1, Hartmut Flahr. Und habe ich gedacht, naja, dann schreibe ich ihn doch einfach mal an und frage ihn, was das für eine Taktart ist. Und er hat mir geantwortet am nächsten Tag und hat mir damals geschrieben, das ist ein 5-Achtel-Takt. 1, 2, 3, 4, 5. Also in der Regel kennt man ja 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder 2 Viertel, aber 5 Achtel ist doch relativ untypisch. Jetzt bin ich kurz abgewichen von der E-Mail. Er hat geschrieben, das ist ein 5 Achtel Takt, der auch im Jazz selten ist, in Klammern zum Beispiel Brubeck, Take 5. In der Popmusik bei Sting oder zum Beispiel Radiohead, 15 Step manchmal vorkommt. Weil dieser asymmetrische Takt nur schwer tanzbar ist, wird er meist gemieden. Viele Pop- und Rockmusiker beherrschen ihn auch nicht. Beste Grüße, Hartmut Flath. Wunderschön, dass er mir darauf geantwortet hat und auch so ausführlich und andere Beispiele genannt hat. Also gleichzeitig hat er unterstützt, was ich auch empfunden hatte, und zwar, dass es was er hier gesagt hat, viele Pop- und Rockmusiker beherrschen ihn auch nicht und ich beherrsche ihn auch nicht. Zumindest fällt es mir sehr schwer, diesen Rhythmus zu spielen auf der Gitarre und die Melodie darauf zu singen. Deswegen werde ich vielleicht in der Post-Production diesen Song noch einfügen an dieser Stelle hier. Zumindest so ein bisschen. Vielleicht lasse ich es aber auch, weil ich merke, es funktioniert nicht. So, also vielleicht hört ihr hier jetzt When Your Mind's Made Of. Ich glaube aber nicht, oder? So, if you ever want something and you call, then I'll come running to fight, and I'll be at your door when there's nothing worth running for, when your mind's made up. When your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to stop it. You see, you're just like everyone. When the shit falls, all you wanna do is run away and hide all by yourself. When you're far from me, there's nothing else. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point even. So, ein anderer Song, zu dem ich aber noch kommen möchte, und den werde ich auch mal anspielen auf dem Klavier. Das ist der Song Falling Slowly. Und den spielen die beiden im Film, also Marketa Iglova und Glenn Hansard, gemeinsam am Klavier. Beziehungsweise sie spielt am Klavier, glaube ich. Die beiden singen zusammen. Und der ist sehr viel simpler, aber er hat eine wirklich schöne und eingängige Melodie. Das Ganze ist von den Akkorden denkbar simpel. Also wir haben wirklich nur C-Dur, F-Dur, A-Moll und G-Dur. Sowohl in der Strophe als auch im Refrain. Trotzdem finde ich, das ist ein wirklich schöner Song. Ich meine, bin mir nicht ganz sicher, dass er so auch Oscar prämiert, mindestens aber nominiert worden ist, auch völlig zu Recht. Und den werde ich jetzt an dieser Stelle einmal kurz anspielen. Words fall through me. got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You'll make it now. Falling slowly, eyes that know me, and I can't go back. Moods that take me and erase me, and I'm painted black. But you have suffered enough, and warn yourself, it's time that you won. Take this sinking boat and point it home. We still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. So, ich nehme mal an dieser Stelle habe ich das Lied Falling Slowly eingespielt. Letzte Woche habe ich direkt nahtlos das eine Lied von Burt Bacharach gespielt. Dieses Mal habe ich mich aber dafür entschieden, ich nehme erst auf und füge die Sachen hinterher ein, weil ich mich dann hier bequemer hinsetzen kann und nicht das Keyboard die ganze Zeit auch noch angeschlossen haben muss und das Ganze separat sich einfach besser macht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein zu dieser Folge Podcast über Musikfilme. Eventuell mache ich auch davon nochmal einen zweiten Teil, wenn da die Nachfrage besteht oder ich Lust drauf habe, weil es gibt noch so viele, über die ich sprechen wollen würde. Also alleine Beatles-Filme gibt es einige, über Yellow Submarine, wahrscheinlich mein Lieblingsfilm überhaupt, kann ich eine ganze Weile reden. Radio Rocket Revolution, eine sehr schöne Dokumentation. What Happened, Miss Simone, kann ich nur empfehlen. Inside Llewyn Davis könnte ich noch drüber sprechen. Oh Brother, Where Are You? Und wahrscheinlich noch unzählige mehr. Und deswegen gibt es vielleicht noch einen zweiten Teil. An dieser Stelle erstmal danke für alle, die zugehört haben und auch vielleicht weiterhin zuhören. Ich hoffe, ein bisschen mehr Struktur hatte ich in diesem Podcast und ein bisschen mehr Inhalt. Dahin sollte es ja gehen. Gastgespräche sind auch nicht vergessen, die ich schon mehrfach angesprochen habe. Vielleicht hat auch der ein oder andere von Filmängste hier reingehört, weil ich habe ja hier über Musikfilme gesprochen und vielleicht hatte ich die Idee, diese Podcast-Episode auch einzubetten in die Filmexe-Podcast-Reihe, wo wir über Filme sprechen, falls es wen interessiert. Ansonsten für die von Filmexe hier auf diesen Podcast gestoßen sind, wie auch immer, freue ich mich, wenn der ein oder andere halt auch in diesen Podcast reinhört, wo ich über Musik rede, thematischer Überbau im Großen und Ganzen Musik, verschiedene Alben, später Gastgespräche mit anderen, hier und da mal einen Song anspiele. Johns Musikpodcast, wenn ihr den irgendwo sucht bei iTunes, wo ich mich auch über eine Bewertung freue. Johns Musikpodcast, zwei Worte. Erstes Wort John, zweites Musikpodcast. Und Johns ohne Apostroph zwischen dem N und dem S. Habe ich mir gedacht, macht sich für die Suche leichter. Außerdem weicht es dann nicht zum Beispiel zur Website-Adresse ab. Genau, wo meiner Meinung nach so ein Zeichen wie ein Apostroph, glaube ich, auch nicht möglich ist. Das hätte sich dann also unterschieden. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache es durchgängig, auch wenn grammatikalisch nicht ganz richtig. Ansonsten über Anfragen jeglicher Form, Feedback, Vorschläge und so weiter und so weiter, freue ich mich über Kommentare und Anregungen, ob bei iTunes, ob auf der WordPress-Seite, also auf der Website, die lautet johnsmusikpodcast.wordpress.com. Auf Twitter, auf Facebook oder per E-Mail an johnsmusikpodcast@gmail.com. Ansonsten bis nächste Woche und ich hoffe, man hört sich wieder oder wie auch immer. Ne? Ciao.